Jakob Böhme ist einer der großen Unbekannten in der Geistes- und Kulturgeschichte. Er wirkt in einer Art von geheimer Unterströmung über die Jahrhunderte hinweg und hat Ideen produziert, an die Philosophen und Theologen noch Jahrhunderte später angeknüpft haben. Aber auch Künstler, wie zum Beispiel Hans Arp, den die Idee der ständigen Geburt in der Natur beeindruckt hat. Oder Wassily Kandinsky, den Böhmes Idee einer ewigen Harmonie für seine Malerei inspiriert hat. Am 17. November 1624, vor genau 400 Jahren, starb Jakob Böhme in Görlitz, in dessen Nähe er auch geboren worden war. Was für eine Wirkungsgeschichte über einen solchen Zeitraum. Jakob Böhme war ein Schuhmacher, der nie studiert hat, aber über Gott und die Welt nachdenkt und Erfahrungen macht, fühlt und seinen Wahrnehmungen etwas zutraut. Und er nimmt wahr, wie die Welt in Gegensätzen aufgebaut ist und sich daraus ihre Dynamik speist und glaubt, das Wesen aller Wesen zu erkennen. Und darüber schreibt er. Alles ist in allem präsent. Und so klein wir als Menschen auch sind, wir können es erkennen, können die ewige Harmonie schauen. Das ist revolutionär, in vielerlei Beziehung, wenn es auch nur zum Teil neu ist. Aber der Ansatz, als Einzelner eine Beziehung zu Gott aufbauen zu können, und dies nicht nur durch die Lektüre der Bibel, schon immer ein Baustein der Frömmigkeit und Spiritualität, bekommt bei Jakob Böhme einen großen kosmologischen Schub. Die Etiketten, die ihm aufgeklebt worden sind, verwenden auch wir für unseren Titel, Mystiker und Theosoph. Sie treffen zu, nur sind sie uns nicht mehr sehr vertraut. Der Autor der Langen Nacht, Ronald Steckel, hat sich viele Jahre mit Jakob Böhme beschäftigt. Ronald Steckel war ein Autor, Regisseur und Multimedia-Künstler, der sich für die Übergänge von Bewusstseinsformen und Kunstformen interessiert hat. Für ganz Neues und ganz Altes. Für Ränder, an denen man etwas über das Zentrum erfahren kann. Er hat über bewusstseinserweiternde Drogen geschrieben, Filme gedreht, auch über Jakob Böhme und sehr viel für das Radio gearbeitet. Viele seiner Arbeiten sind preisgekrönt. Ronald Steckel hat all das getan, muss ich sagen, denn er ist im Juni 2024 verstorben. Mit dieser Langen Nacht, einer seiner großen Arbeiten über Jakob Böhme, wollen wir auch an ihn erinnern. Liebe und Zorn. Eine lange Nacht über den Mystiker und Theosophen Jakob Böhme aus dem Jahr 2020. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Giacomo Puccini, dessen Opern überall auf der Welt auf den Spielplänen stehen. Offenbar geht seine Musik unmittelbar zu Herzen. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Was soll ich aber von dir schreiben, du irdische Babel? Siehe, du rühmest dich ein Kind Gottes, aber dein Herz ist ein Mörder und Dieb. Du trachtest nur nach weltlicher Ehre und Reichtum, und wie du das magst an dich bringen, da frage dein Gewissen nicht nach. Schaue nur die Welt bei dem hellen Lichte an, so wirst du finden, dass jetzo alle vier neuen Söhne, welche der Teufel hat geboren, als erstens Hoffart, zweitens Geiz,